ziehen die großen Räuber jetzt zu Felde und fällt sie allesamt und fällt sie bald. Von ihnen rührt das Dunkel und die Kälte. Sie machen, dass dies Tal von Jammer schallt.